Funkkolleg Musikgeschichte. 29. Kollegstunde, Bekehrung, Verrat, Entwicklung, Strawinskys Wendung zur Zwölftonmusik. Autor Dr. Giselher Schubert. Ich weiß nicht, warum sich nun auch Strawinsky für die Zwölftontechnik interessiert. Ich weiß nur, dass ich dem vertraue, was er macht. Vielleicht sucht er nach einer neuen Begründung für sein Komponieren. Vielleicht ist er nicht mit dem zufrieden, wie heute Musik gemacht wird. Vielleicht sucht er nach einer künstlerischen oder philosophischen Deutung der Musik unserer Zeit. Ich kann jedenfalls keine Antwort geben, die erklärt, warum ein großer Komponist das macht, was er gerade macht. Weberns Musik ist sehr schön. Ich verstehe nicht, wie man so etwas ignorieren kann. Das heißt nun freilich, dass ich weiterhin mein C-Dur schreiben werde und dass ich Strawinsky überhaupt nicht verteidige, der sich für sein Alter viel zu jugendliche Hüte aufsetzt. Strawinsky und Webern, das ist wohl eine der wundersamsten und beglückendsten Begegnungen in der Musik unserer Zeit. Ob sie Folgen hat? Gewiss keine für die junge Webern-Nachfolge, aber unübersehbar große für das moralische Gewicht der Sache Weberns. Wir befinden uns inmitten der Kontroversen um Strawinskys überraschende, unvorhersehbare Wendung zur Zwölftontechnik, die um 1952 einsetzte. An diesen Kontroversen haben sich Komponisten, wir hörten soeben Diskussionsbeiträge von Paul Hindemith, Francis Poulenc und Herbert Eimert, Kritiker, Musiktheoretiker und Musikhistoriker gleichermaßen beteiligt und die unterschiedlichsten, einander widersprechendsten Deutungen jener Wendung entwickelt. Der Höhepunkt dieser Kontroverse liegt erst etwa 30 Jahre zurück und sie wird immer noch weitergeführt. Gegen einen Musikhistoriker, der ein abschließendes Urteil zu fällen glaubt, könnte deshalb sogleich eingewandt werden, er greife mit seiner Argumentation in einen Streit ein, der noch unmittelbar nachwirke. Er befördere eher ein bestimmtes Urteil, als dass er lediglich nüchtern konstatiere. Er ergreife in einem ungeschlichteten Streit Partei und genüge nicht seiner Chronistenpflicht. Freilich muss in solch einer Situation ein Musikhistoriker keinesfalls verstummen. Er kann den Sachgehalt der Urteile nachvollziehen und überprüfen. Er kann weiter die musikhistorischen Implikationen des Urteilens aufdecken bzw. die Art des Urteilens auf einen bestimmten musikhistorischen Zusammenhang, um den es eigentlich geht, beziehen. Doch sammeln wir zunächst noch weitere Urteile und vergegenwärtigen wir uns zugleich die verletzende Härte, mit der polemisiert wurde und immer noch polemisiert wird. Wir hören Heinz Klaus Metzger, Pierre Boulez, Theodor W. Adorno, Paul Collard und nochmals Pierre Boulez. Nachträglich erwiesen Strawinskys neoklassizistische Elaborate sich als die unverdrossenen Fingerübungen eines Komponisten im Wartestand, dessen Welterfahrung und Geschichtskenntnis sich ausrechnet, dass die nächste musikhistorische Leiche nicht ausbleiben werde und säume sie vorerst noch so lang. Kaum war mit Schönbergs Tod auch die spezifische Wiener Kompositionstechnik dahin, die während eines halben Jahrhunderts schier allein die Musik am Leben erhalten hatte, bis der geschichtsphilosophische Schakal zu, dessen providentielles Instrument Strawinsky stets noch war. Da die Orakel bis jetzt nichts mit dem musikalischen Schaffen zu tun haben, beschränken wir uns darauf festzustellen, dort, wo so viele Stotterer unaufhörlich tuscheln und salbadern, klatschen und mutmaßen, lobhudeln und verreißen, niederschmettern, drohen, höhnen, torpedieren, hat Strawinsky einfach gehandelt. Strawinsky blieb sich treu. Zumindest verhalten sich die Spätwerke ähnlich fremd zur Zwölftontechnik wie die neoklassizistischen zur Tonalität und benutzen diese Fremdheit als ihr Ferment, daher vielfach die alten Wirkungen mit neuen Mitteln. Diese Werke bilden ein Ganzes und man kann wohl sagen, dass Strawinsky der seriellen Kompositionsweise mit ihrer Integration in seine Werke neue Möglichkeiten eröffnet und sie an ihre wahre Bedeutung herangeführt hat. Die letzte Wendung Strawinskys ist auf Unglauben, sogar Sarkasmus gestoßen. Man hat dem Komponisten häufig vorgeworfen, er wolle um jeden Preis wieder zum Jüngling werden, sich verzweifelt an die Aktualität klammern. Unleugbar fand er sich einer neuen Generation gegenüber, deren Ideen ihn frappierten. Ich sehe darin weder Tadelnswertes noch Ungebührliches. Aber jenseits eines gewiss episodischen Einflusses verrät sich meiner Meinung nach hier ein weit wichtigeres Phänomen, der Verzicht auf das Spiel, die Absage an die Illusion. Stilwandlungen, seien es radikale Brüche oder vorsichtig tastende Neuorientierungen, finden sich im Werk fast aller Komponisten des 20. Jahrhunderts. Doch keine dieser Neuorientierungen zog derart eindringliche, anhaltende Auseinandersetzungen nach sich wie Strawinskys Aufgreifen von rein technischen Verfahrensweisen, die in der Schönberg-Schule entwickelt wurden. Schönberg selbst hatte seit 1934 überraschenderweise immer wieder auf tonale Musik komponiert, obwohl gerade sein Bruch mit der Tonalität als ein epochales Ereignis galt, das nach der Auffassung seiner eigenen Schule nicht mehr rückgängig zu machen sei. Schönberg selbst hingegen erklärte: Eine Sehnsucht, zu dem älteren Stil zurückzukehren, war immer mächtig in mir. Und von Zeit zu Zeit musste ich diesem Drang nachgeben. Also schreibe ich manchmal tonale Musik. Für mich haben stilistische Unterschiede dieser Art keine besondere Bedeutung. Ich weiß nicht, welche von meinen Kompositionen besser sind. Sie gefallen mir alle, weil sie mir gefielen, als ich sie schrieb. Die tonalen Werke, die Schönberg seit den 30er Jahren schrieb und mit denen er seinen epochalen Bruch mit der Tonalität rückgängig zu machen schien, stehen im Zusammenhang eines Komponierens, das unter den Bedingungen des amerikanischen Exils stilistisch insgesamt weiter, offener, perspektivenreicher geworden war. Schönberg versuchte auch in einigen Werken, Tonalität und Zwölftontechnik von ganz unterschiedlichen Ansätzen aus zu verbinden. Er schrieb zugleich aber auch Werke wie das Streichtrio, in denen sich sein Avantgardismus womöglich noch radikalisiert. Zudem blieben die tonalen und die zwölftönigen Werke unter dem Aspekt der motivisch-thematischen Arbeit unmittelbar vergleichbar. Man kann geradezu von einem motivisch-thematischen Denken sprechen. Und dieses motivisch-thematische Denken, an dem Schönberg unter allen Bedingungen festhielt, wurde um 1950 als inkonsequent empfunden, als mangelnde Bereitschaft, aus der Entdeckung des Reihenprinzips der Zwölftontechnik die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Die tonalen Werke Schönbergs bestätigen, wie man meinte, nur eine grundsätzliche Unentschiedenheit, die sein Werk zu zerreißen drohe. Vermittelt Schönbergs motivisch-thematisches Denken zwischen seinen tonalen und seinen zwölftönigen Werken, so lässt sich auf den ersten Blick solch eine Vermittlungsinstanz für Strawinskys Wendung zur Zwölftontechnik nicht ausfindig machen. Sie musste zunächst als eine völlig willkürliche Änderung seines Komponierens gelten, deren innere Notwendigkeit nicht zu erkennen war und die deshalb nur außermusikalisch begründet zu sein schien. Bilden das Espressivo, die Chromatik, die Atonalität, die Panthematik und die Emanzipation der Dissonanz bei Schönberg die Voraussetzungen der Zwölftontechnik, so war Strawinskys neoklassizistisches Komponieren geradezu anti-expressiv, stets diatonisch und tonal gebunden. Zudem wusste man, dass seit Mitte der 20er Jahre Schönberg und Strawinsky als Häupter der einflussreichsten musikalischen Schulen öffentlich gegeneinander polemisiert hatten. Vor dem Hintergrund dieser Polemik wird die Überraschung und Betroffenheit unmittelbar verständlich, die Strawinskys Wendung zu einer Kompositionstechnik seines Antipoden auslöste. Strawinsky lernte Schönberg, aber auch Berg und Webern im November 1912 in Berlin kennen. Er besuchte eine Aufführung von Schönbergs Pierrot Lunaire und zeigte sich von diesem Werk, kompositionstechnisch, weniger ästhetisch, so tief beeindruckt, dass er mit seinen drei japanischen Liedern 1913 in seiner musikalischen Sprache Ähnliches nachzukomponieren versuchte. Strawinsky rühmte Schönberg damals als einen der größten kreativen Geister unserer Zeit. Obwohl sie noch bis 1919 kollegial miteinander verkehrten, muss Anfang der 20er Jahre eine Entfremdung eingetreten sein, die sich allerdings nicht mehr in allen Einzelheiten aufklären lässt. Die fundamentalen Unterschiede in der Musik Schönbergs und Strawinskys sind offenkundig. Wir haben darüber ausführlich in einer Kollegstunde gehört, aber sie mussten doch nicht notwendigerweise zu einer öffentlichen Polemik führen. Die Polemik eröffnet, soweit rekonstruierbar, Strawinsky 1924 in einem Interview, in dem er Schönberg angreift. Soll ich mich allgemein über mein Verhältnis zu den zeitgenössischen Komponisten äußern, so sage ich so viel. Es stellt sich bei mir die Kritik eher ein als die Bewunderung. ein Beispiel für viele, Schönberg. Ich sehe in ihm einen großen Erfinder, einen Bahnbrecher neuer harmonischer Prinzipien. Ich respektiere alle Errungenschaften, die er in die heutige Musik eingeführt hat, obzwar ich in durchaus anderer Richtung gehe. Unerträglich jedoch sind mir Schönbergs Mentalität und seine ästhetischen Prinzipien. Mit der Entwicklung der deutschen Musik ist er sehr eng verknüpft. Er kommt mir vor wie ein verkleideter Brahms. Im folgenden Jahr 1925 polemisiert Strawinsky wiederum in einem Interview gegen Komponisten, die ihre Zeit damit verschwendeten, die Musik der Zukunft zu schreiben. Damit konnte nur Schönberg gemeint sein, und Schönberg hatte es so aufgefasst, als er dieses Interview las. Beide Komponisten hätten sich im selben Jahr in Venedig aussprechen können, doch waren nun die Fronten so verhärtet, dass keine Vermittlung mehr möglich schien. Der Wiener Komponist und Musikwissenschaftler Egon Welesch schildert das Aufeinandertreffen beider Komponisten 1925 in Venedig. Durch Zufall betraten Schönberg, von seinen Schülern und Freunden gefolgt, und Strawinsky mit seinem Anhang gleichzeitig die Halle, jeder von einer Seite kommend. Sie standen einander wie orientalische Potentaten gegenüber, ohne dass der eine oder der andere den ersten Schritt zu einer Begrüßung getan hätte. Schönberg soll ostentativ den Konzertsaal verlassen haben, als Strawinsky seine Klaviersonate spielte. Während Strawinsky seinerseits das Konzert, in dem Schönberg seine Serenade Opus 24 dirigierte, gar nicht erst besuchte. Nun beteiligt sich auch Schönberg öffentlich an der Polemik und komponiert offenbar unmittelbar nach dem Venedig-Aufenthalt seine drei Satiren Opus 28 für gemischten Chor, in denen er sich direkt auf Strawinsky bezieht. Der zweiten Satire liegt folgender Text zugrunde, den Schönberg selbst verfasst hatte. Ja, wer tommelt denn da? Das ist ja der kleine Modernski, hat sich ein Bubizopf schneiden lassen. Sieht ganz gut aus, wie echt Falschhaar, wie eine Perücke. Ganz, wie sich ihn der kleine Modernski vorstellt, ganz der Papa Bach. »1926 notierte sich Schönberg auch eine Erwiderung auf Strawinskys Polemik gegen Musiker, die sich bemühten, die Musik der Zukunft zu schreiben, während er nur die Musik der Gegenwart schreiben wolle. Diese Erwiderung hat Schönberg freilich nicht veröffentlicht, aber wir wissen, was er 1931 auf vergleichbare Vorhaltungen geantwortet hätte. Hier bezieht er sich neben Strawinsky auch auf Hindemith.« Strawinsky und Hindemith haben von vornherein auf den Zweck der Allgemeinverständlichkeit hin komponiert. So sicher sie nicht einmal das erreichen konnten, so sicher haben sie dagegen dadurch erreicht, dass in 50 Jahren kein Mensch mehr nach einer Sache fragen wird, die man so lange vorher schon zur Genüge verstanden hat. Denn es gibt keine andere Methode, sich die Zukunft zu sichern, als weder an die Zukunft noch an die Gegenwart zu denken, sondern bloß an die Ewigkeit. Wer so genau an die Gegenwart denken kann, passt zu ihr und wird mit ihr vorübergehen. Als ein indirektes Ergebnis dieser Kontroverse lockerten damals auch die jüngeren Komponisten ihre Beziehungen zur Schönberg-Schule, mit der sie sich zu Beginn der 20er Jahre noch intensiv auseinandergesetzt hatten. Cocteau, der publizistische Wortführer der französischen Komponisten der Groupe des Six, schrieb 1918 noch: Schönberg ist ein Meister. Alle unsere Musiker und Strawinsky verdanken ihm irgendetwas. Doch Strawinsky brachte die junge Generation gegen Schönberg auf. Allein die Andeutung, dass Schönberg oder Berg einer Untersuchung wert sein könnten, hätte sie in Strawinskys Augen automatisch zu Verrätern gestempelt. Damals tat Strawinsky Bergs Oper Wozzeck, die er noch nicht gehört hatte, als Une Musique Bosch ab. Und Mahler, von dem er nichts kannte, als Malheur. dass es zwischen Schönberg und Strawinsky auch im amerikanischen Exil in Los Angeles in den späten 30er und 40er Jahren zu keiner Aussöhnung kam, verwundert kaum, wenn man bedenkt, unter welchem inneren und äußeren Druck die Exilierten lebten und arbeiteten. Die Komponisten wie Bartok, Martinu oder Hindemith, die an der Ostküste lebten, pflegten ohnehin kaum Kontakte untereinander. Hingegen neigten diejenigen an der Westküste wie Schönberg und Strawinsky zu ausgesprochenen Gruppenbildungen und beobachteten sich geradezu argwöhnisch. So galt es im Kreise der Freunde beider Komponisten als unangebracht, den Namen des jeweils anderen auch nur zu erwähnen. Erst nach 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, schien eine Wendung ihrer Beziehungen möglich. Weil Strawinsky auch in Amerika vom Erfolg verwöhnt wurde, bedrückte ihn die fast vollständige Vernachlässigung der Schönbergschen Werke in den Konzerten und er wäre seit 1948 offensichtlich gerne mit Schönberg zusammengetroffen. Tatsächlich sah er ihn 1949 in einem Konzert. Schönberg, gealtert, runzelig, auf zwei Stöcken gestützt, erschien nach der Aufführung seiner Kammersymphonie in Los Angeles auf dem Podium, um irgendeine offizielle und späte Wiener Huldigung entgegenzunehmen, auf die er mit einer unmerklich ironischen Ansprache erwiderte. Auch Schönberg schien seine unversöhnliche Haltung aufgegeben zu haben und missbilligte ausdrücklich die Polemik seiner Anhänger gegen Strawinsky, vor allem diejenige von Theodor W. Adorno. Freilich kam es nicht mehr zu einer Aussöhnung. Schönberg starb am 13. Juli 1951. Strawinsky berichtet. Zwei Tage nach Schönbergs Tod hatte ich Gelegenheit, das Haus der Frau Mahler-Werfel zu besuchen und dort Schönbergs noch feuchte Totenmaske zu sehen. Schönbergs Tod war gewiss eine der Voraussetzungen, dass sich Strawinsky der Zwölftontechnik ohne Hemmungen nähern konnte. Doch war Schönbergs Tod nur einer der Gründe, und man kann ein ganzes Bündel von Gründen beschreiben, die Strawinsky zu diesem Schritt veranlassten. Erstens. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges verlor die populistische Musikauffassung, also die Überzeugung, ein Komponist habe für und im Einklang mit seinem Publikum zu arbeiten, rasch ihren Einfluss. Dieser Auffassung waren seit etwa 1930 die meisten Komponisten, vor allem auch in den demokratischen Ländern, gefolgt, und sie bildet den Hintergrund des durchschlagenden Erfolges des Neoklassizismus und der Vernachlässigung der Schönberg-Schule. Die Solidarität und Identifizierung des Komponisten mit seinem Publikum in der bittersten Kriegszeit verlor nun ihre äußere Begründung und die Komponisten begannen sich auf innermusikalische Probleme zu konzentrieren. Besonders eindrücklich tritt die Distanzierung von der populistischen Musikauffassung in der Entwicklung der amerikanischen Komponisten hervor, etwa bei Elliot Carter, einem der bedeutendsten Komponisten der Moderne in Amerika. Als vielleicht erster neoklassizistischer Komponist konstatierte er bereits 1946 das Ende der populistischen Musikauffassung und zog sich 1951 geradezu symbolisch in die Wüste von Arizona zurück, um sein erstes Streichquartett zu komponieren, das nunmehr, wie er bekennt, für ihn selbst interessant sein sollte. Zweitens. Auch in Strawinskys kompositorischer Entwicklung der 40er Jahre wird das Ende einer Epoche spürbar. 1948 bemerkte ein Kritiker wie Hans-Heinz Stuckenschmidt, Strawinsky wiederhole nur noch sich selbst und biete nichts Neues mehr. Die Oper The Rake's Progress, die Strawinsky 1951 vollendete, ist denn auch musikalisch bewusst als Zusammenfassung, als Resümee des Neoklassizismus konzipiert. Strawinsky selbst hat das bestätigt und geäußert, Rake's Progress war ein Ende. Ähnlich wie nach der Vollendung von Le Sacre du Printemps von 1913 hätte sich Strawinsky auf jeden Fall kompositorisch neu orientiert. Drittens. Strawinsky hat nie unterrichtet. Vielmehr verstand er sich selbst stets als ein Lernender. Er hatte sich nie vor einem Kreis von Schülern zu verantworten. Und so war es ihm wohl kaum ganz bewusst, dass er mit seinen musikalischen Entscheidungen auch die seiner indirekten Schüler und Anhänger beeinflusste. Strawinsky kannte kaum das Gefühl, mit seiner persönlichen Entwicklung unmittelbar auf eine Anhängerschaft einzuwirken, die sich an ihm orientierte, für die er Verantwortung trug und der er vielleicht durch überraschende Wendungen den Boden unter den Füßen entzog. Strawinsky hatte sich vor keiner Instanz zu legitimieren und so besaß er keine Skrupel, sich einer musikalischen Schule zu nähern, die er bislang und nach seinem Vorbild seine Anhänger nur bekämpft hatte. Viertens. Seit 1948 arbeitete Strawinsky eng mit einem jungen Musiker zusammen, der sich genau in der Musik der Schönberg-Schule auskannte, mit Robert Kraft. Von diesen Kenntnissen hat Strawinsky umfassend profitiert. Kraft hat seine Vermittlerfunktion mit den Worten beschrieben: Dass meine Ankunft zufällig mit einem plötzlichen und geheimnisvollen Interesse für die drei Wiener Komponisten Schönberg, Berg und Webern zusammentraf, hat mich in den Ruf des schlechten Genius von Strawinsky gebracht, der verantwortlich für seine Entwicklung in ihre Richtung und für seinen Sturz in den Webernismus sei. Als ob irgendein anderer außer Strawinsky selber für die Entwicklung Strawinskys verantwortlich sein könnte. Robert Kraft erwies sich als Katalysator einer Entwicklung, die Strawinsky ohnehin vollzogen hätte, die jedoch ohne seine Hilfe vielleicht anders verlaufen wäre. Fünftens. Als Strawinsky im August 1951 das erste Mal seit 1939 wieder Europa besuchte, musste er feststellen, dass die junge Komponistengeneration vor allem an Schönbergs und Weberns Zwölftontechnik anschloss. Zudem hatten auch eine Reihe älterer Komponisten diese Technik übernommen. Seine neoklassizistischen Werke wurden vehement abgelehnt und er musste erleben, wie eine Aufführung seines Oedipus Rex im Mai 1952 in Paris ausgepfiffen wurde. Darüber hinaus begannen die jungen Komponisten, die Zwölftontechnik zu einem integralen Kompositionssystem zu erweitern, in dem tendenziell alle Dimensionen des Tonsatzes und nicht nur die Tonhöhen reihenmäßig ausgearbeitet wurden. Auf diese Weise entstand die serielle Musik, in der die Reihentechnik Schönbergs und die handwerkliche Gesinnung Strawinskys, das heißt die Kompositionstechnik Schönbergs und die Ästhetik Strawinskys, eine Verbindung eingingen. Bei aller anfänglichen Skepsis lernte Strawinsky alsbald die strenge Disziplin dieser Komponisten schätzen. Sechstens. So sehr Strawinsky die Kompositionstechnik Schönbergs und Bergs zu bewundern begann, so fremd und gleichgültig blieb ihm das emotionale Klima dieser Werke, das nach seiner Meinung dem 19. Jahrhundert verhaftet blieb. Erst Weberns zwölftöniges Spätwerk, das er im Januar 1952 zu studieren begann, überzeugte Strawinsky, dass die Zwölftontechnik nicht notwendigerweise eine bestimmte musikalische Ausdruckslage einschloss. In Weberns zwölftönigen Werken, so glaubte er, schien die musikalische Ausdruckswelt des 19. Jahrhunderts, die Schönbergs und Bergs Werke völlig beherrschte, überwunden. Fassen wir die entscheidenden Etappen in Strawinskys Wendung zur Zwölftontechnik chronologisch zusammen. Strawinsky denkt 1947 daran, in seiner Messe teilweise reihentechnische Verfahrensweisen aufzugreifen, doch er zögert noch. 1948 beginnt seine Zusammenarbeit mit Robert Kraft, der ihn mit der Musik der Schönberg-Schule vertraut macht. Schönberg stirbt 1951 und in diesem Jahr vollendet Strawinsky die Oper The Rake's Progress, die er selbst als ein Ende bezeichnet. Im August bis November 1951 hält sich Strawinsky erstmals seit 1939 wieder in Europa auf und konstatiert den wachsenden Einfluss der Zwölftontechnik, während seine neoklassizistischen Werke auf Ablehnung stoßen. Er hört erstmals Weberns Zwölftonmusik und trifft im Dezember 1952 mit Pierre Boulez, einem der Protagonisten der seriellen Musik, zusammen. Strawinsky beginnt 1952, sich mit der Reihentechnik kompositorisch auseinanderzusetzen. Im Februar 1954 unternimmt Robert Kraft eine Gesamteinspielung der Werke Weberns sowie von Werken Schönbergs und Bergs, die Strawinsky engagiert und mit größtem Interesse verfolgt. 1955 bekennt sich Strawinsky schließlich erstmals öffentlich, uneingeschränkt zur Musik eines Komponisten der Schönberg-Schule, zu Anton Webern. So spektakulär Strawinskys Wendung zur Zwölftontechnik wirkt, er war 1952 immerhin 70 Jahre alt und sein Lebenswerk schien im Wesentlichen abgeschlossen zu sein, so unendlich behutsam hat er diese Technik in seine Kompositionen integriert. Verfolgt man die Etappen dieser Entwicklung, so kann man keinen Bruch feststellen. Vielmehr vollzieht sie sich völlig kontinuierlich von Werk zu Werk. Jedes dieser Werke treibt die kompositorische Arbeit mit der Reihentechnik gleichsam an dem Punkt weiter, an dem das jeweils vorhergehende Werk stehen blieb. Dieser kontinuierlichen kompositorischen Entwicklung steht eine einheitliche Ausdruckslage dieser Werke gegenüber, die sie als einen geschlossenen Werkkomplex ausweist, der unverkennbar Züge eines Spätwerks trägt. Strawinsky schreibt überwiegend Vokalmusik über biblische oder mittelalterliche Textvorlagen. Viele Werke sind liturgisch gebunden oder sie sind Trauermusiken, die er dem Andenken verstorbener Freunde widmet. Darüber hinaus beschwört Strawinsky in der archaisch wirkenden Instrumentierung, in der starren Dynamik, in der Klangtechnik oder in der rhythmischen Gestaltung eine fiktive mittelalterliche Musik, die es in dieser Art nicht gegeben hat. Erst in dieser seltsamen Mischung von moderner Kompositionstechnik und archaisierendem Habitus gewinnen diese Werke ihren besonderen Charakter. Nachdem Strawinsky bereits in der Kantata von 1952 die melodischen Ereignisse durch eine Reihe von 11 Tönen, die aber nur 6 verschiedene Tonqualitäten umfasst, zumindest teilweise vereinheitlicht hatte, verändert er mit dem folgenden Werk, dem Septett von 1953, seine Musik durch eine auffällige Komplizierung der Satztechnik. Er vereinheitlicht die Thematik des dreisätzigen Werkes durch eine Folge von 5 Tönen, die in unterschiedlicher Rhythmisierung und Oktavlage als Themenköpfe aller Themen dienen. Der zweite Satz ist eine Passacaglia und die Glieder des Passacaglia-Themas legt er in verschiedene Instrumente. Offensichtlich spielt Strawinsky damit auf Weberns Instrumentierung des Ricercare aus Bachs musikalischem Opfer an. Hören wir zunächst den Anfang von Weberns Bach-Bearbeitung und dann den Anfang der Passacaglia aus Strawinskys Septett. Die Gigue, die das Septett beschließt, gestaltet Strawinsky als eine vierteilige Doppelfuge. Dabei ordnet er jeder Stimme dieser teilweise 6-stimmigen Doppelfuge einen bestimmten Tonvorrat von nicht mehr als 8 Tonqualitäten zu. Diesen Tonvorrat nennt Strawinsky Row, also Reihe. Freilich ist es keine Reihe im Sinne der Reihentechnik, sondern nur eine Skala von 8 verschiedenen Tönen, die in beliebiger Reihenfolge verwendet werden können. Darüber hinaus hat sich Strawinsky in dieser Gigue nicht nur von barocken Komponisten, sondern auch von der Gigue anregen lassen, die Schönbergs Septett Opus 29 beschließt. Wir hören die beiden ersten Teile aus Strawinskys Gigue. Thank you. die ansatzweise Vereinheitlichung des Tonhöhenbereichs in einer alle Sätze übergreifenden Thematik und die Vorordnung des Tonvorrats in Skalen bilden erste Spuren einer beginnenden Auseinandersetzung mit der Zwölftontechnik. In der Instrumentierung oder besser gesagt in der instrumentalen Substanz nähert sich Strawinsky zudem Webern und Schönberg. Sonst bleibt die Art der Musik noch unverändert. Sie ist diatonisch und tonal. Die beiden Momente einer vereinheitlichten Thematik und der Vorordnung des Tonmaterials in Skalen differenziert Strawinsky in der folgenden Komposition, den Three Songs from William Shakespeare von 1953. Er stellt ein Viertonmotiv auf, das er auch in der Umkehrung führt und auf verschiedene Tonstufen transponiert und bildet einen Skalenausschnitt aus der C-Dur-Tonleiter von C bis G und wieder zurück. Im instrumentalen Vorspiel zum ersten Lied reiht er in der Hauptstimme, die die Flöte spielt, ausschließlich das Viertonmotiv aneinander, während in der Begleitung mit Klarinette und Bratsche der Ausschnitt aus der C-Dur-Leiter liegt. Im Hauptteil des Liedes bildet Strawinsky sowohl die Singstimme als auch die auf Flöte, Klarinette und Bratsche aufgeteilte einstimmige Begleitung nahezu ausschließlich aus Aneinanderreihungen des Viertonmotives. Music to hear, why hearst thou music sadly? Sweets with sweets were not, joy delights in joy. Why lovest thou that which thou receivest not gladly? Or else receivest with pleasure thine own eye. If the true concord of well-tuned song Schlussteil führt Strawinsky beide Satztechniken zusammen. Singstimme und Flöte sind aus dem Viertonmotiv abgeleitet, Klarinette und Bratsche aus dem Ausschnitt aus der C-Dur-Leiter. Hören wir nun den ersten der Three Songs from William Shakespeare im Zusammenhang. strikes each in each by mutual ordering, resembling sire and child, and happy mother who all in one pleasing note do sing, whose speechless song being many seeming one sing. In der auf die Shakespeare-Lieder folgenden Komposition In Memoriam Dylan Thomas von 1954 komponiert Strawinsky nunmehr ausschließlich mit einer Tongruppe. Hier ist es eine Gruppe aus 5 verschiedenen Tonqualitäten, die er zugleich auch in der Umkehrung, im Krebs und in der Krebsumkehrung führt. Aus diesem 5-Tonmotiv leitet Strawinsky sämtliche Stimmen des Stückes ab. Dieses Werk muss als Strawinskys erste vollständige Reihenkomposition gelten. Freilich ist es eine Reihe, die eben nur aus 5 Tonqualitäten besteht. Das Werk ist also wohl eine Reihenkomposition, aber noch nicht eine 12-Tonkomposition. Andererseits gibt Strawinsky diesem Werk einen ausgesprochen archaisch wirkenden Tonfall, der besonders die instrumentalen Rahmenteile, also das Präludium und das Postludium, prägt. Strawinsky vereinfacht die Rhythmik, er verzichtet auf dynamische Differenzierungen, er beschränkt die Besetzung auf ein Posaunen- und ein Streichquartett, die, wie in einer Antiphon, einander antworten. Der harmonische Gehalt mit den häufigen Oktaven zwischen den verschiedenen Stimmen und die ungelenken Kadenzierungen erinnern an eine Harmonik vor der Ausbildung der funktionsharmonischen Tonalität. Formal reiht Strawinsky selbstständige Abschnitte und er vertauscht sogar im Postludium die Formteile und die Instrumentierung gegenüber dem Präludium. Die Musik ist also nicht instrumentenspezifisch erfunden. Hören wir das Präludium aus In Memoriam Dylan Thomas. Komponiert Strawinsky in dem Stück In Memoriam Dylan Thomas noch mit einer 5-tönigen Reihe, die er ausschließlich melodisch verwendet, so benutzt er in den beiden folgenden Werken, der Kantate Cantium Sacrum von 1955 und dem Ballett Agon von 1953 bis 1957, erstmals auch vollständige 12-Tonreihen. Allerdings mischt Strawinsky in beiden Werken unterschiedliche Kompositionsweisen, von denen die 12-Ton-Technik nur eine bildet, ohne dass es zu einem Bruch kommt. Denn Strawinsky lässt weder die Chromatik der 12-Ton-Reihe hervortreten, noch gibt er der Tendenz zur Aufhebung der Grundtonbezogenheit, welche die 12-Ton-Technik besitzt, nach. In beiden Werken führt er vielmehr die 12-Ton-Reihe in tonal stets eindeutig festgelegten Zusammenhängen ein. Im Ballett Agon greift er erstmals im mit Coda überschriebenen Tanz auf eine 12-Ton-Reihe zurück, die er auf die Harfe und das Solo-Cello aufteilt, während in der Posaune und der Mandoline mit der liegenden Quinte C-G der tonale Rahmen fixiert ist. Im weiteren Verlauf des Satzes liegt die Zwölftonreihe zumeist in der Begleitung zu tonal gebundenen Hauptstimmen, ohne dass ein Reihenablauf mit der syntaktischen Gliederung der Hauptstimme zusammenfällt. Im folgenden Beispiel spielt die Solovioline die Hauptstimme. Die Zwölftonreihe liegt in den begleitenden, kurzen, unregelmäßigen Achtelnoten, die das Klavier oder die Posaune spielen. Hören wir nun die Coda aus dem Ballett Agon vollständig. Stravinsky komponiert hier eine Musik, die teilweise reihentechnisch durchgearbeitet ist, ohne dass die Reihenabläufe den Charakter der Musik prägten. Der musikalische Zusammenhang macht die Zwölftonreihe geradezu unkenntlich. Doch nachdem es Stravinsky gelungen war, eine Zwölftonreihe bruchlos in seine Musiksprache zu integrieren, geht er nun dazu über, die Zwölftontechnik vollständig zu übernehmen. 1957 schreibt er mit den Treni, denen als Texte die Klagelieder des Propheten Jeremias zugrunde liegen, sein erstes zwölftöniges Werk. Stravinsky wendet die Zwölftontechnik nur melodisch an. Die Harmoniegestaltung bezieht sich immer noch auf die Akkordtypen der traditionellen Harmonik, ohne dass sie freilich tonal gebunden wäre. Sie wirkt wie eine vortonale Harmonik und intensiviert den archaischen Habitus dieser Komposition. Dieser Sachverhalt ändert sich erst mit den Movements für Klavier und Orchester, die Stravinsky 1959 beendet. Hier übernimmt Stravinsky nun auch äußerlich den Gestus der neuen Musik, verändert aber die Reihentechnik durch das Prinzip der Rotation, nachdem die Reihenfolge der Töne innerhalb der beiden sechstönigen Hälften der Zwölftonreihe durch Umstellung und Transponierung systematisch verändert werden. Damit verliert die Zwölftonreihe ihre Identität. Und Stravinsky meinte denn auch, dass die Reihenstruktur in den Movements kaum aufzudecken sei. Dennoch gelang es mittlerweile, die Reihenabläufe zu identifizieren. Vor allem aber ist die Musik nun vollständig atonal. Wir wollen als Beispiel den relativ einfachsten Satz dieses fünfsätzigen Werkes hören, den vierten Satz. Dieser besteht aus drei analog gebauten, rhythmisch teilweise sogar identischen Abschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird von einer kurzen Floskel in den Flöten eingeleitet. Hat Strawinsky mit diesem Werk ein Extrem seines Komponierens erreicht, so hat er in seinen Vokalwerken aus jener Zeit eine andere Richtung eingeschlagen, die in seinem letzten größeren Werk, den Requiem Canticles von 1966, unmittelbar hervortritt. Wohl ist auch dieses Werk zwölftontechnisch durchgearbeitet, aber Strawinsky wendet die Technik nun relativ frei an, indem er die Reihentöne systematisch und unsystematisch umstellt. Zudem arbeitet er teilweise mit zwei verschiedenen Reihen gleichzeitig. In der konkreten kompositorischen Arbeit stellt er zudem besondere Tonbeziehungen heraus. Er behandelt die Töne eben nicht gleichberechtigt. Strawinsky konzentriert seine musikalische Erfindung nun auf ausgesprochen harmonisch-klangliche Wirkungen und nimmt musikalische Gesten auf, die sich geradezu als Gemeinplätze der Requiem-Komposition beschreiben lassen, etwa den unmittelbar anspringenden Impetus des Dies Irae, die Bläsersignale des Tuba Mirum oder die stilisierten Glockenschläge von Celesta, Glockenspiel und Vibraphon im Nachspiel. Zudem spielt Strawinsky in diesem Requiem auf eigene Werke an, so auf Les Noces, auf die Psalmensymphonie oder auf die Bläsersinfonien. Das Vorspiel mit seinen unregelmäßig unterbrochenen, pochenden Sechzehnteln wirkt geradezu wie die musikalische Signatur Strawinskys. Hören wir aus diesem eine Summe ziehenden Werk des 84-jährigen Komponisten das Vorspiel, das Dies Irae, das Tuba Mirum sowie das Nachspiel. Thank you. Strawinsky hat demnach in seinem Spätwerk sein Œuvre einerseits unter den durch die Zwölftontechnik veränderten kompositorischen Bedingungen konsequent weiterentwickelt, ihm andererseits aber den Habitus alter Musik gegeben. Von diesen Werken her ist die Kontroverse um Strawinsky kaum richtig verständlich, doch standen offensichtlich auch gar nicht die Werke im Brennpunkt der Meinungen, sondern die Reihentechnik als solche, unabhängig von ihrer Erscheinung in den Werken. Indem Strawinsky sie verwendete, hat er ihre umstrittene Verbindlichkeit anerkannt. Das forderte Stellungnahmen heraus, die stets in besonderen Vorstellungen vom Verlauf der Musikgeschichte in diesem Jahrhundert gründen. Diejenigen, die Strawinsky vorhalten, er passe sich mit seiner Wendung zur Zwölftontechnik opportunistisch an, möchten die Zwölftontechnik als modische Erscheinung in seinem Werk abwerten, welche die Grundbedingungen seines Komponierens eben nicht verändert habe. Sie erweise sich als unnötig und überflüssig. Die Zwölftontechnik bleibe bei Strawinsky ein zu vernachlässigendes Phänomen und damit insgesamt ein Randphänomen in der Geschichte der Musik dieses Jahrhunderts. Dieselbe Behauptung, dass die Zwölftontechnik die grundsätzlichen Prämissen seines Komponierens nicht verändert habe, dient aber auch dazu, Strawinsky aus der Geschichte der neuen Musik im strengen Sinne auszuschließen, die sich vor allem in der Musik der Schönberg-Schule manifestiere. Wird wiederum gesagt, Strawinsky habe mit seinem reihentechnischen Spätwerk im Verzicht auf das Spielerische eine neue Qualität erreicht, so wird die Anwendung der Reihentechnik als solche hervorgehoben, die allein ein sinnvolles Komponieren in jener Zeit noch zugelassen habe. Und wenn schließlich das moralische Gewicht der Strawinskyschen Wendung zur Zwölftontechnik betont wird, so gesteht man indirekt ein, dass von einer kompositionstechnisch zwingenden Entwicklung zur Zwölftontechnik eben nicht die Rede sein kann. Musikhistorisch erscheint es freilich kaum sinnvoll, die Zwölftontechnik als ein Randphänomen in der Geschichte der Musik dieses Jahrhunderts darzustellen, Strawinsky aus der Geschichte der emphatisch neuen Musik auszuschließen, einzig der Reihentechnik noch zuzutrauen, kompositorische Stimmigkeit zu verbürgen oder den Gang der Musikgeschichte dieses Jahrhunderts mit willkürlichen Entscheidungen zu identifizieren. Sie hörten die 29. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Bekehrung, Verrat, Entwicklung, Strawinskys Wendung zur Zwölftonmusik von Dr. Gisela Schubert. Das Thema der 30. Kollegstunde, Boulez und Cage, Musik in der Sackgasse von Ulrich Mosch.